Aufgabe 3c. Ich hätte ein paar Ideen, wie du weiter vorgehen könntest. Du solltest erst mal schauen, ob du alle Papiere hier in Deutschland hast, die für die Ausbildung und den Beruf wichtig sind. Bitte zum Beispiel deinen Cousin um ein Zeugnis für die Zeit, die du in seiner Firma gearbeitet hast. Dann brauchst du natürlich das Abschlusszeugnis, das du an deiner Universität bekommen hast. Das musst du dann alles übersetzen und anerkennen lassen. Und wie mache ich das alles? So ganz genau weiß ich das auch nicht. Aber da können dir Spezialisten helfen. Zum Beispiel bieten die Volkshochschulen einen Beratungsservice an. Da kannst du anrufen und einen Termin ausmachen. Die nehmen sich viel Zeit für dich. Und es ist für dich kostenlos. Auch die Landesregierungen bieten so etwas an. Für eine erste Hilfestellung gibt es Online-Portale. In Nordrhein-Westfalen zum Beispiel www.weiterbildungsberatung.nrw.de. Da solltest du mal reinschauen. Und was wird da gemacht? Die sehen sich das an und sagen dir, welche offiziellen Stellen welche Qualifikationen anerkennen. Und wenn bei ausländischen Abschlüssen zum Beispiel ein Inhalt fehlt, der in Deutschland dazugehört, dann sagen sie dir, was du machen musst. Anpassungsqualifizierung heißt das. Und du bekommst Informationen, in welchen Bereichen du dann hier arbeiten kannst. Wenn du schon genauere Ideen hast, solltest du auf die Seite des BIZ gehen. Das ist das Berufsinformationszentrum der Agentur für Arbeit. Dort findest du aktuelle Informationen über viele Berufsfelder, die dich vielleicht interessieren. Mhm. Und wenn ich merke, dass ich eine ganz neue Ausbildung brauche? Wenn du an eine betriebliche Ausbildung denkst, würde ich auch bei der Handwerkskammer oder bei der Industrie- und Handelskammer nachfragen. Auch die bieten Beratung und Unterstützung speziell für ausländische Interessenten an. Also, ich rate dir, einen Plan zu machen. Welche Unterlagen hast du hier? Welche musst du dir aus deiner Heimat schicken lassen? Zu welchen Beratungsstellen musst du dann damit gehen? Und wenn ich an deiner Stelle wäre, würde ich auch schon mal aufschreiben, was du sonst gut kannst und wofür du dich interessierst. Oje, fast freue ich mich wieder auf den Dönerverkauf morgen. Aber du hast sicher recht. Ich werde mal damit anfangen. Danke dir. Wir hören uns. Bis die Tage. Ja, viel Glück und grüß deine Frau von mir. Tschüss.